hören Sie jetzt nach dem Hörspiel Der Tod des Iwan Iljitsch. Der Klang sagt, dass die Freiheit existiert. Komitas, Gurdjieff und andere Hymnen und Tänze aus Armenien, vorgestellt von Karl Lippegaus. Beide starben in Paris. Komitas 1935, Gurdjieff 1949. Komitas war ein armenischer Priester und Komponist sowie Musikethnologe. Es heißt, er habe der armenischen Musik Flügel verliehen. George Ivanovich Gurdjieff war ein griechisch-armenischer Mystiker und Lehrer. Sein Wissen war enorm, sein Einfluss und sein Charisma erheblich. Gurdjieff war ein Wahrheitssucher, Philosoph, Provokateur, Autor, Choreograf, Teppichexperte und Teppichverkäufer, Therapeut, Sammler von Folksongs und ein Guru. In der folgenden Stunde stellen wir Ihnen die wenig bekannte Musik von Komitas und Gurdjieff vor. Thank you. Union-Song von Gurdjieff, gespielt vom Gurdjieff Ensemble unter der Leitung von Levon Eskenyan. 25 Jahre lang soll Gurdjieff den mittleren und fernen Osten bereist haben, auf der Suche nach dem »Warum bin ich hier?« 11 Jahre verbrachte Komitas, um Folksongs des Kaukasus zu sammeln. In einer äußerst turbulenten, gefährlichen Zeit für sein Volk, die Armenier. In der Westtürkei wurden ihr Vordringen in administrative Positionen, ihre Künste als sehr gefragte Architekten und in anderen Berufen mit viel Neid und Missgunst gesehen. Die Armenier wollten unter anderem wegen nie eingelöster Versprechen für eine bessere, humanere Behandlung durch die Türken ihre Nationalität erlangen und spüren. Dieses Gefühl gab ihnen Komitas durch seine Musik, der bei großen Konzerten in Izmir, Alexandria oder Kairo Chöre mit 300 Sängern leitete oder auch völlig alleine auftrat. 1913 nahm man in Paris seinen Gesang auf. Das Album gibt es heute noch. Es heißt »The Voice of Komitas Vardapet«. Zu den neuesten Einspielungen von Komitas Kompositionen gehört ein Album des Ensembles, das Sie gerade hörten, des Gurdjieff-Ensembles unter Levon Eskenyan. Movements, Übungen, so nannte Gurdjieff das, was er seinen Schülern auftrug. Tanz und viel körperliche Arbeit war angesagt. Hier hörten wir die Übung Nummer 9 für einen Tanz, Movement Nummer 9, gespielt von Cecil Little. Zwischen 1892 und 1915 arbeitete Komitas immer wieder an seinem großen Lebenswerk, der Divine Liturgy, der Liturgie. Aus monophone, einstimmiger, uralter Musik wurde durch ihn polyphone, also mehrstimmige Musik. Konventionelle Regeln tauschte Komitas gegen Phänomene aus, die er im traditionellen Gesang im Kaukasus gefunden hatte, bei sehr alten Priestern in abgelegenen Klöstern. Das Klavier wird bei Komitas zu einem Gesangsinstrument, schreibt Johannes Salibian. Auf 2 Millionen Opfer oder sogar noch mehr wird das geschätzt, was als türkischer Versuch einer totalen ethnischen Säuberung des armenischen Volkes die Welt erschüttert hat. Der amerikanische Botschafter Henry Morgenthau und der türkische Dichter Mehmet Yurdakul sollen bewirkt haben, dass Komitas aus einem Todeslager der Jungtürken lebend wieder herauskam. Aber es war ein innerlich gebrochener Künstler. Sein Hab und Gut wurde geplündert, seine große Volksliedsammlung von über 3000 Liedern in der alten armenischen Notenschrift Kas wurde zerfetzt und in alle Winde zerstreut. Er selbst kam schwer traumatisiert von einer psychiatrischen Klinik in die andere. 20 Jahre lebte oder vegetierte er in französischen Hospitälern. Nie wieder hat Komitas nach diesen schrecklichen Erlebnissen eine einzige Note Musik geschrieben. Heute aber ist das staatliche Konservatorium in Erevan nach diesem genialen Komponisten benannt. Thank you. Es ist Gurdjieff, den man in einem Café sitzen sieht, mit kleinen Schlucken eine Tasse Tee trinken und mit irgendwelchen Reisegefährten über die Seltsamkeit der Menschenwege sprechen sieht. Um mit den damaligen großen Gelehrten aus Geheimgesellschaften über das Sein und das Nichtsein der menschlichen Seele zu debattieren. Vielfach taucht der Verfasser hinter seinen Personen auf, spricht an ihrer Stelle und spielt sie an die Wand. Auch wenn der Teufel von seinem Enkel über Gut und Böse ausgefragt wird, hören wir Gurdjieff und nicht den Teufel sprechen, schreibt Louis Pauvels. Wir sehen Gurdjieff als Leiter einer Art Kolonie im Wald von Fontainebleau bei Paris, in der man sich entschlossen hat, den Geheimnissen des Innenlebens auf die Spur zu kommen. Musik, Gymnastik, Rhythmik, seltsame Verkleidungen, wohlriechende Springbrunnen und eine mystische Disziplin sind die Begleiterscheinungen dieses Bemühens. Und das meldet 1924 die New Yorker Zeitschrift Current Opinion. Georgette Leblanc, eine Gurdjieff-Studentin, schreibt in ihrem Buch La Machine à Courage: Sagen wir, ich bin an einem Punkt angelangt, zu dem wir alle kommen. Er scheint der Negativpunkt der Existenz zu sein. Dann bekommen die Frauen keine Kinder und die Männer keine Aufträge mehr. Man ruht aus und denkt, nun gehe es bergab, falls es vorher je bergauf ging. Im Tonfall einer unbegreiflichen Genugtuung erklärt man, dass man alt werde, dass die Aufgabe gelöst sei, dass man nicht mehr in der Zeit stehe und es bei den anderen liege zu leben. Ich gehöre nicht zu jenen eiligen Leuten, die sich von Anfang an auf alles stürzen, was sie nur ahnen. Ich suche, zweifle, warte, suche weiter und zweifle weiter. Ich kann euch nicht entwickeln. Ich kann nur die Bedingungen schaffen, aus denen ihr euch selbst entwickeln könnt. Ich erlebte den Sinn des Wortes Erschütterung. Mir war so, als würde ich aus mir selbst vertrieben. Nach dem Abendbrot finden sich die Gurdjieff-Studenten im Salon von Fontainebleau um ein riesiges Feuer zusammen. Es wird Musik gemacht, Tamburin, Trommel und Klavier. Es wird getanzt und vorgeführt. Um 10 Uhr geht man schlafen. Aus der Nessel-Gefahr pflücken wir die Blume Sicherheit, so heißt es treffend bei Shakespeare. Movement Nummer 14 von Gurdjieff, gespielt wieder von Cecil Little. Es genügte, wenn man gehorchte, Mut und Geduld hatte. Paul Serrand von der französischen Zeitschrift Combat schrieb damals: Wir wurden dazu angehalten, bewusst zu werden. Der erste Arbeitsabschnitt bestand darin, uns Verständnis dafür beizubringen, dass wir bisher vollkommen unbewusst gelebt hatten. Dass wir in jeder Hinsicht und auf allen Gebieten, physischer, gemüthafter und geistiger Natur, niemals frei waren, sondern uns mit unseren Trieben, Launen und Vorstellungen identifizierten. Unsere Musik, basierend auf einer Theorie und auf Platten dokumentiert, so der armenische Komponist Tigran Mansurian, begann und überlebte in der armenischen Kirche. Die Melodie, die Mesrop Mashtot im 5. Jahrhundert vor Christus erfand, ertönt heute noch. Komitas, der von 1869 bis 1935 unter uns gelebt hat, der aus dieser Kirche und ihrer Musiktradition kam, gehörte zu denen, die Armenier in die Praxis des Komponierens einführten, im westlichen Sinne. Er pflegte zu sagen, das armenische geistliche Lied und das armenische Volkslied sind wie Schwester und Bruder. In seiner eigenen Musik brachte Komitas sie wunderbar zusammen, auch die elementare Kraft des Tanzens. Nachdem diese Quellen eine 1000 Jahre alte Straße zurückgelegt haben, dienen sie heute den Musikern Armeniens. Es ist nicht übertrieben zu sagen, die Tiefe der westlichen Musik zu entdecken, wird uns den Schlüssel geben, um besser zu sorgen für unsere eigene Musik. Tigran Mansurian. Thank you. Vassilis Zabropoulos und Anja Lechner aus ihrem Album Chants, Hymns and Dances. Die Cellistin hat schon oft Stücke von diesen beiden hierzulande wenig bekannten armenischen Komponisten aufgenommen. Sie gehören mittlerweile zu ihrem festen Repertoire. Der griechisch-armenische Philosoph Gurdjieff war ein brillanter Geschichtenerzähler, wie sein Vater. Er muss Unglaubliches erlebt haben auf seiner 20-, 25-jährigen Wanderschaft. Einer Suche nach spirituellen Wahrheiten im Nahen und Mittleren Osten. Gurdjieff sammelte alles Mögliche an narrativem Stoff. Fabeln, Rituale, Tänze, Lieder, Melodien. Er summte diese Melodien seinem Gefolgsmann, dem Komponisten Thomas de Hartmann, vor, der sie für Klavier notierte. Ich habe versucht, mit meinem Cello zur Melodie der Lieder zurückzukehren. Und hier noch einmal die Cellistin Anja Lechner aus München. Es war im Kaukasus, dass ich auf die Musik von Komitas stieß, dem armenischen Komponisten und Priester, der in den entferntesten Winkeln der Erde nach vergessenen Liedern seines Volkes geforscht und sie transkribiert hatte. Von dort war es nur ein kurzer Schritt zu Tigran Mansurian. I have seen and lived those ways, but now I stand cleansed in the mother. Das ist die in Los Angeles lebende Pianistin und Sängerin Areni Agbabian, ebenfalls armenischer Herkunft, aus ihrem aktuellen Album Bloom. Louis Pauvels machte durch sein Buch Monsieur Gurdjieff, deutscher Titel Gurdjieff der Magier, diesen Philosophen Anfang der 70er Jahre in Frankreich bekannt. Zitat: Er lehrte eine ganze Reihe von praktischen Übungen, die bis dahin geheim geblieben waren, da und dort verstreut in Winkeln urtümlicher Überlieferungen. Diese Übungen führte Gurdjieff mit einer außergewöhnlichen Autorität durch. Auf alle, die in seinen Bannkreis kamen, übte er eine unbeschreibbare außermenschliche Macht aus. Zitat Ende. Gurdjieff starb im November 1949 in Paris. Zu seinem Kreis hatten viele Wissenschaftler und Künstler gehört, zum Beispiel Uspensky, bekannt durch sein Buch Auf der Suche nach dem Wunderbaren, In Search of the Miraculous, der Architekt Frank Lloyd Wright, John G. Bennett aus England, ein Schüler Einsteins, Aldous Huxley oder Arthur Koestler. Catherine Mansfield und Louis Jouvet gehörten ebenfalls zum engsten Kreis um Gurdjieff. Ein russischer Journalist berichtet über eine Begegnung mit dem Wundermann. Mein Reisegefährte hielt sich schweigend abseits. Er war Perser oder Tatar und trug eine recht wertvolle Astrachanmütze. Unterm Arm hielt er einen französischen Roman. Er trank Tee und ließ sein Glas sorgfältig auf dem kleinen Fenstertisch abkühlen. Von Zeit zu Zeit ließ er einen Blick voll tiefster Verachtung über seine quirligen Nachbarn schweifen. Und diese betrachteten ihn höchst aufmerksam, ja sogar mit einem furchtuntermischten Respekt. Es fiel mir besonders auf, da er zum gleichen südöstlichen Typ wie die übrigen Reisenden zu gehören schien. Ein Haufen von Geiern, die ihren Raub beiseite gebracht hatten und nun daran gingen, das Aas zu zerstückeln. Er sprach ein unkorrektes Russisch mit stark kaukasischem Akzent und dieser Akzent, mit dem wir alles andere zu assoziieren pflegen als philosophische Ideen, verstärkte noch die Fremdheit und Unerwartetheit des Eindrucks. Bald hatte sich ein Kreis um Gurdjieff gebildet und wie andere russische Intellektuelle sollte auch Uspensky durch ihn das prägende Erlebnis seines Lebens erfahren. Später sollten es hunderte von Schriftstellern, Psychologen, Gelehrten, Schauspielern, Musikern, französischen, englischen, amerikanischen und österreichischen Maler sein, Louis Pauvels. Alexandropol war damals keine Stadt, sondern ein Haufen von Dörfern und Bezirken. Die Armenier hatten sich ein Viertel erbaut, das mit Flachdächern und Weiden an Ägypten erinnerte. Vom Hügel über dem Friedhof konnte man auf die verschneiten Gipfel des Bergs Ararat sehen, an dem die Arche Noah gestrandet war. Gurdjieffs Elternhaus lag im Griechenviertel. Da waren viele Welten, Träumer, Spieler, Spekulanten, Kaufleute, Krieger. Und über allen Zelten und Dächern ragte der Ararat, auf dem sich nach dem Schrecken der Sintflut wieder das Leben für die Gerechten entfalten sollte. Gurdjieff erzählte von tibetischen Klöstern, von Chitral, dem Berg Athos, von Schulen in Persien, in Buchara und in Ostturkestan. Außerdem wies er noch auf die Derwische verschiedener Orden hin, die er gekannt habe, aber all das ohne sich je ganz klar auszudrücken. Er propagierte den vierten Weg. Es heißt, dass Gurdjieff in der Zeit zwischen 1890 und 1914 etwa 10 Jahre lang Hauptagent des russischen Geheimdienstes in Tibet war. Er war Erzieher des Dalai Lama. Er trieb Steuern von den Tataren für den Dalai Lama ein. Und er floh mit ihm, als die Engländer in Tibet eindrangen. Im georgischen Tiflis taucht er nach Jahren wieder auf. In einem kleinen Laden eröffnet er sein Institut zur harmonischen Entwicklung des Menschen. Weitere Stationen sind Konstantinopel, Berlin, London und schließlich 1922, schon mehrfach erwähnt, im Schloss Avon bei Fontainebleau in Frankreich. Thank you. Jeff Ensemble unter der Leitung von Levon Eskenyan mit dem Arabian Dance. Der Wahrheitssucher setzte sich das Ziel, nach außergewöhnlichen Menschen zu suchen, im Mittleren und Fernen Osten. Um die Welt auf der Suche nach einer Erkenntnis zu durchstreifen, wie sie sich in kaum zugänglichen Klöstern verbirgt, in sehr geheimen Schulen erhalten hat, sich in Tänzen und Gesängen, aber auch in von der heutigen Welt unbeachteten Denkmälern ausdrückt. Natur und Vererbung, so Gurdjieff, hätten ihm übernatürliche Kräfte verliehen, eine besondere Wahrnehmungskraft. Er galt und gilt immer noch für alle Einsichtigen als ein Mensch, der im Besitz einiger Geheimnisse des Lebens war, der Materie und des Geistes, des Kosmos und seiner Gesetze. Vielleicht verfügte er über jenes grundsätzliche und absolute Wissen, von dem die Traditionalisten sprachen. Ich hatte die Möglichkeit, ins Allerheiligste fast aller Geheimgesellschaften zu gelangen, seien es nun religiöse, philosophische, okkulte, politische oder mystische Gemeinschaften, die gewöhnlichen Sterblichen verschlossen bleiben. Thank you. einer der großen Musiker unserer Zeit, der Iraner Kayhan Kalor mit dem Kamanche, der persischen Stechfiedel, aus dem Album Kula Kuluk Yakizirmi. Kumitas kam aus der Westtürkei und war Teil der christlichen Minderheit dort. Diese Minderheit der Armenier wurde von den Türken zweitklassig behandelt und halbwegs geduldet. Ein junges armenisches Paar, Kevok, der Schuster, und seine Frau Takui, die Teppich webt, sind beide hochmusikalisch. Von ihnen erbt ihr Sohn Sogomon die Liebe zur Musik. Sogomon ist noch kein Jahr alt, als die Mutter stirbt. In seinen Träumen erscheint sie ihm lebenslang unzählige Male wieder. Der Vater, der Sänger ist, versinkt nach dem Tod seiner Frau im Alkohol und stirbt ebenfalls nur wenige Monate später. 1881, der Waisenknabe ist 11 Jahre alt, verändert sich sein trauriges Dasein. Er wird angenommen als Schüler am Priesterseminar von Etchmiadzin. Vom Tag an, als er das theologische Seminar Georgiens betreten habe, da habe er als Sänger gegolten, sagte Kumitas. Bei den Mönchen lernt er die Theorie, in den Dörfern sammelt er, was wir heute Folksongs nennen. Nach der versunkenen Musik Armeniens und der Gegenden um den Berg Ararat forscht der Mann, der eigentlich Sogomon Sogomanyan hieß. Priester oder Bruder nannten sie ihn, Kumitas Vartabet. Dann wird es mir aufgehen, dass ich laufen, die Beute, das Opfer meiner eigenen Ideenverbindungen, meiner Empfindungen, meiner Gefühle, des Äußeren drum und dran und so weiter bin. Es geht darum, die Umwelt mit hineinzunehmen, die Identifikation mit allem ausschalten, was wir unsere Persönlichkeit nennen, um so, und sei es nur für einen blitzartigen Augenblick, zum Bewusstsein unserer selbst zu kommen. Im tiefen Abgrund meiner Verzweiflung verachtete ich mich, so wie ich alle Menschen verachtete. Denn ich sah in ihnen den Spiegel meines Nichtseins. Ich begann, mich in Handlungen einzulassen, das diesen an sich schon unangenehmen Verhältnissen recht abträglich war. Thank you. Erst spät in seinem Leben taucht das erste Foto von Gurdjieff auf. Er sorgte unablässig dafür, dass seine Spuren verwischt wurden. Aber seit er sich in Paris niedergelassen hatte, also seit 1934, widmete er sich dem Schreiben. Er hatte viel Musik seinem Freund, dem Pianisten Thomas de Hartmann, vorgesungen oder vorgeflüstert. Der hatte sie dann am Klavier transkribiert. Das ging nicht ohne viele Auseinandersetzungen ab. Aber diese Musik gibt es und jemand wie Keith Jarrett war fasziniert von ihr. Er nahm 1980 ein Album mit Gurdjieff-Kompositionen auf. Gurdjieff hielt die Musik für einen der wirksamsten Helfer zur Erkenntnis. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unsere Welt für Gurdjieff aber eine Hölle mit einigen Hoffnungsschimmern war. Immerhin eine Hölle, aus der eine Minderheit von uns entweichen kann, die dann ein Fegefeuer durchläuft, um sich zu reinigen und endlich Schritt für Schritt in die Reihe der erlauchten Geister aufzusteigen, schreibt Louis Pauvel in Monsieur Gurdjieff. Und weiter, mit der Formulierung einer Idee war es Gurdjieff völlig ernst, dass nämlich der Geist Europas heute die Dinge in einer Weise sieht, die die Wahrheit vollkommen verbiegt und in manchen Fällen gar das Gegenteil der Wahrheit darstellt. Was er anstrebte, war eine Synthese zwischen der Technik und der Wissenschaft des Westens und der Geistigkeit des Ostens. Thank you. Eine weitere kostbare Neueinspielung mit 7 Songs von Comitas, hier gespielt von Lusine Grigorian. Und auch diese Aufnahmen verdanken wir einmal mehr dem großen Engagement des Münchner Produzenten Manfred Eicher. Wie alle oder fast alle Titel dieser Sendung hat auch er dieses Album klanglich betreut. Ähnlich wie bei Bartok konnte man hier die alte Bauernmusik durchschimmern hören in dieser Komposition von Comitas. Und doch ist diese Musik ganz anders als die westliche. Sie ist anders organisiert. Das Studium bei Gurdjieff in Fontainebleau wird morgens und abends stattfinden. Gegenstände dieses Studiums sind Gymnastik aller Art, rhythmisch, medizinisch und anderes. Übungen für die Entwicklung des Willens, des Gedächtnisses, vor allem auch der Aufmerksamkeit, der Konzentration, des genauen Hörens und Zuhörens, des Denkens, Fühlens und des Instinkts. Die Washington Post schreibt 1924: Es war im Kaukasus, dass ich auf die Musik von Comitas stieß, dem armenischen Komponisten und Priester, der in den entferntesten Winkeln der Erde nach vergessenen Liedern seines Volkes geforscht und sie transkribiert hatte. Von dort war es nur ein kurzer Schritt zu Tigran Mansurian. Ja, das Zitat eben stammte nicht aus der Washington Post von 1924, sondern von der Musikerin, die Sie gerade hörten, Anja Lechner am Cello. begleitet von François Couturier am Klavier aus ihrem Album Moderato Cantabile mit Musik von Gurdjieff, Komitas und Federico Mompou. Der bis heute von der Türkei geleugnete Mord, millionenfacher Mord an den Armeniern, war der erste Genozid des 20. Jahrhunderts. Die Verzweiflung über die vielen, vielen Toten der versuchten Auslöschung seines Volkes prägte die letzten 20 Jahre, die dem schwer traumatisierten Komponisten Komitas noch zum Leben blieben. Nachdem man ihn 1915 in einem türkischen Todescamp interniert hatte, war es wie ein Wunder, dass er durch Freunde in Konstantinopel freikam und in Hospitälern in der Türkei und in Frankreich weiter existieren konnte. Aber Musik hat er nie wieder komponiert. Er konnte es nicht. Seine enorm beliebten öffentlichen Auftritte hatten ihm jede Menge Ärger eingebracht bei den konservativen kirchlichen Kreisen der Armenier. Wie könne man in großen Sälen auftreten und weltliche und kirchliche Lieder durcheinander singen? Das sei Gotteslästerung. Komitas schleppt diese Attacken sein Leben lang mit sich herum, genauso wie den Verlust seiner Eltern. Trost findet er bei der charismatischen Sopranistin Margaret Bayan, die in Paris Karriere macht und den Priester in ihm ins Wanken bringt. In armenischen Kirchen gesungen. Diese Frage ließ Komitas nie los. Er versuchte eine Rekonstruktion, eine Viertonfolge umrahmt von einer reinen Quarte, das Tetrachord. Es gelang ihm, diese wundersame Rekonstruktion zu schaffen, die es zu entdecken gilt in seiner Musik. Sie hörten, der Klang sagt, dass die Freiheit existiert. Komitas, Gurdjieff und andere. Hymnen und Tänze aus Armenien, vorgestellt von Karl Lippegaus im Rahmen des Hörspielabends heute im Deutschlandfunk. Ihnen weiterhin einen schönen Radioabend.